Workshop Steffen Kall, der gekommen ist, der freier Journalist ist, unter anderem bei der Jungle World schreibt. Das Thema jetzt ist Feindbildpflege, das Thema Islam in der Öffentlichkeit. Ich bin gerade so spontan eingesprungen für die Moderation, der Kai kommt gleich vor. Von daher kann ich euch jetzt ganz viel zur Einleitung sagen. Ich würde denken, dass du dann einfach mal anfängst und dann gucken wir mal, wie wir das mit der Diskussion weitermachen. Gut, vorgestellt wurde ich. Bedanke ich mich auch für die Einladung. Vorweg, in der Ankündigung stand es teilweise drin als Workshop, teilweise als Vortrag angekündigt. Gerade weil jetzt hier auch nicht der Saal rechnend voll ist, würde ich sagen, machen so eine Mischung. Also ich habe einen Vortrag vorbereitet, ich stelle meine Thesen vor. Dann ist es eh gut, wenn ich hier referiere und da kommt die Frage auf, dass dann gleich zwischengefragt wird, wenn was unklar ist. Und wenn daraus eine Debatte entsteht, schauen wir mal, inwieweit ich dann auch so offen wie möglich zu gestalten ist und ich dann trotzdem zu meiner Wiederholung komme. Ansonsten nur zu. Wenn wir hier nicht fertig werden, aufgrund Zeitknappheit oder so, kann die Debatte fortgesetzt werden über meinen Blog. Der lautet steffentreffen.blogsport.de. Und ja, ich habe schon gesagt, vielleicht wären wir nicht fertig. Ich habe gemerkt, mir einiges vorgenommen. Da würde ich schon mal ankündigen, ich schätze es so ein, dass ich zu dem Thema, was ich zum Vorgehabt hatte, und auch angekündigt ist, die Frage, kann es eine vernünftige Islamkritik geben? Muss ich jetzt gleich zugeben, dass es eine rhetorische Frage war. Meine Behauptung ist, es gibt sie nicht. Ich werde wahrscheinlich die Begründung erstmal schuldig bleiben. Werde schauen, dass ich das auf meinen Blog nachliefere. Diese Kritik, auch linke Islamkritik. Und wozu komme ich? Meine Gliederung im Großen und Ganzen. Erstmal ist der Ausgangspunkt die Entstehung der Feindschaft zum Islam bzw. zu den islamischen Staaten. Das nämlich ist der Grund überhaupt für das folgende Feindbild. Dann sagst du ein bisschen was zu der Methode, wie dieses Feindbild erstens in die Welt gesetzt wird und dann zweitens gepflegt wird. Und eigentlich dann schon auch mit dazu und folgend sage ich dann was zu dem Inhalt dieses Feindbildes. Noch was, bevor es jetzt dann richtig losgeht. Eine weitere Möglichkeit, Diskussionen fortzusetzen, beziehungsweise da auch nochmal sich was zu dem Thema anzuhören, gibt es am 18. September zu dem Titel Feindbild Islam, Vortrag und Diskussion zur aktuellen Gesinnungspflege. Lädt dann die Gruppe Gegeninformation hier aus Köln ein. 20 Uhr, und das ist sicher, dass ich auch hier in der Eigenfeier selbst geworden bin. Punkt. Ich habe mich auch im Vorfeld dieser Konferenz natürlich so ein bisschen umgeschaut in den Debatten, die hier so im Vorfeld laufen. Also hier, das heißt, meine ich im Internet hauptsächlich und in diesen linken Zeitungen. Die Einleitung, der Einstieg in das Thema jetzt mal ärgerliches, weil eigentlich überflüssiges Dementi. in dem Titel. Diese Veranstaltung jetzt klingt schon an, dass ich nicht viel, ich möchte sagen, nichts davon halte, wie hierzulande das Thema Islam behandelt wird, wie der dargestellt, wie der vorgeblich analysiert wird. Also die ablehnende Haltung, die ist das schon ganz richtig erkannt. So lange jetzt, gab es von zwei Seiten, und die Relevanz kann man sich nicht schreiben, aber da gab es diesen Vorwurf und dann eine Ideologie des Begriffes Islamophobie. Wenn ich falsch habe, dieses Begriff ist vielleicht später noch was. Gab es dann den Vorwurf der Islamophilie, also ich sage, so wie hier zu Lande Islam dargestellt wird, präsentiert wird, wie auch immer, das ist ein Feindbild. Dann habe ich mich angeblich islamophil geäußert, so die Mormonen, die schlichtweg eine klassische politisierte Freund-Feind-Logik darstellt, so nach dem Motto, wenn du nicht gegen meinen Gegner bist, dann bist du sein Freund. Das ist so eine Logik dann dahinter. Mal abseits, meistens ja auch ohne jegliche Begründung, ist dann ja auch damit schon die offizielle Feindschaftserklärung, in der jetzt gleich noch die Rede ist, unterschrieben und mitgemacht. Und so kann er in diesem Denken, in dieser Logik, diese Feindschaftserklärung noch kritisch begleitet werden. Wird dann ja auch gemacht, dann wird fortlaufend nur noch nachgefragt von diesen Leuten, ob dann der Staat, auch wir alle, vorrangig ob der Staat, ob die Regierung ja angeblich die Rolle als Beschützer des Volkes voraus, wie die inländische Gefahren gerecht wird. Das Dementi jetzt nochmal, oder sagen wir besser die Klarstellung, also wenn ich jetzt zum Folgenden darüber urteile, hierzulande über eine angebliche Auswärtige, die auch in der eigenen Bevölkerung als gefährlich verdächtigte Weltanschauung berichtet und gerichtet wird, dann ist über diese Weltanschauung erstmal noch nichts gesagt. So soll jetzt der Islam selber auch nicht das Thema des Vortrags sein, der Veranstaltung, weil um ein Feindbild und deswegen Zweck zu verstehen, man sich besser in der Gesellschaft umschauen sollte, wie es entstand, also das Feindbild. Da wo das Feindbild produziert wird, da ist auch der Grund dieses Feindbildes zu suchen und nicht in den erklärten Feind. Dieses Feindbild sagt dann, also auch dieses Feindbild Islam und insbesondere sagt, über den Westen und sein Leiden an dem falschen Gottesglauben einiges aus, über den Islam selber so gut wie nichts. Das Islam heißt, auch nochmal zur Erläuterung des Titels vielleicht, heißt die Länder, in denen dieser Glaube die vorherrschende Weltanschauung und Sinnstiftung ist und vorherrschende Weltanschauung auch teilweise ganz wortwörtlich, also wo sich die dortige Machthaber den Glauben an Mohammed und seine Sittengebote zur Staatsräson auserkoren haben. Damit zusammenhängt dann auch gemeint sind die Anhänger dieses Glaubens in diesem Ausland und auch hier. Ich habe jetzt Öffentlichkeit noch einen Titel jetzt auch weglassen können, Gemeindestyles. Und an der Stelle mal ganz absichtlich mal zusammengefasst, wie Politik, Medien und Stammtisch zusammen funktionieren. Das hätte ich auch zum Recht trennen können, denn das maßgebliche, maßstabsetzende Handeln und Beschließen der Politiker ist etwas anderes als das kongeniale Berichten darüber in der Presse und das auch wiederum etwas anderes als das falsche Nach- und Mitdenken darüber im Staat. So, ich habe das jetzt, wie gesagt, erstmal begrifflich zusammen, weil jetzt mal gerade die Letztgenannten mit ihrer Parteilichkeit zu ihrer Herrschaft, zu dem demokratisch regiert werden und die von dieser Regierung in die Welt gesetzte Ideologie, weil diese Parteilichkeit zu dieser Herrschaft zu einem Bekenntnis für den eigenen, Anführungszeichen, für unseren Standpunkt, für den deutschen Standpunkt zusammenfällt, wenn mir da die Trennung dann jetzt noch dann doch wichtig erscheint, die Trennung der handelnden Subjekte, dann mache ich das selbstverständlich. Gut, und wie gesagt, wenn irgendwie was unklar ist, jederzeit Zwischenfragen. Das Feindbild ist da. Das gibt es als schon sehr, sehr alte Variante. Und je nach Auslegung so 13 bis 1400 Jahre alt. Das war nämlich damals, als dieser Glauben entstand, durchgefochten wurde, als das dann diese Auslegung an einen Gott, diese war ja eine weitere Person, an einen allmächtigen Gott zu glauben, die sich dann natürlich mit dem schon bestehenden nicht vertrug. Und das war dann im Mittelalter bekanntlich auch schon dem Gottes Gnade von meinem Dorn im Auge. Darum wird es jetzt für mich gehen, auch wenn in der heutigen Auseinandersetzung darauf immer noch zurückverwiesen wird. Also das, der Kreuzzug für die Freiheit ist ja so ein Schlagwort, was ja selber vom Freien Westen in die Welt gesetzt wird. Das aber nicht der wahre Kern dieses Konfliktes gehört dann auch in die ideologische Abteilung. Ja gut, noch was, es ist auch so insofern jetzt nicht weiter lohnenswert. Islamkritik, heutige Islamkritik, als Wettstreit von Religionen auszudiskutieren im Vergleich zweier Religionen zu diskutieren. Da Islamkritik selber auch, so wie sie vorkommt, keine Religionskritik ist. Islamkritik, wie sie eigentlich von politischen Akteuren jeder Couleur, das will ich jetzt mal so pauschal urteilen, wie sie hierzulande so vorkommt, ist schlichtweg eine Verneinung, ein Angriff auf eine gegnerische Staatsideologie. Zu dieser gegnerischen Staatsideologie gehört dann auch mal diesen Zusammenhang anzugreifen, den diese Religion als Sinnstifterin in gegnerischen Ländern, den Gegnern des Freien Westens selbst stiftet. Also kein Wettstreit der Religionen, sondern auch das aktuelle Feindbild des Islam, das mittlerweile auch nicht mehr das Jüngste ist, jetzt auch sagen, auch nicht der 11. September ist so der Startschuss gewesen, sondern eigentlich kann man das schon auch rückverfolgen auf das Jahr 1979, als die Mullahs in Persien damals gegen den Schah dann revoltiert haben und da den Regime Change durchgefochten haben und ihre Staatsvernunft durchgesetzt haben. Seitdem wird dann deren Staatsideologie namens Islam vom Westen auch schon angegriffen. So, und so ist dann der Islam in diesem aktuellen Feindbild. Nicht die Ursache dieser Gegnerschaft, die mit diesem Feindbild dann auch ausgefochten wird. Die Ursache ist eine Feindschaft, die von westlichen Staaten durchgefochten wird, gegen die als unerträglich empfundene Widerständigkeit, gegen ihre Interessen, die islamisch regierten bzw. muslimisch geprägten Staaten vertreten. Was meine ich jetzt mit diesen westlichen Interessen? Da gehe ich jetzt noch relativ kurz drauf ein. Meint es jetzt damit hauptsächlich das weltweit durchgesetzte Interesse an einem freien Weltmarkt? Dieser freie Weltmarkt, der muss und soll sich für die ihn betreuenden Staaten für Reichtums- und Machtvermehrung lohnen. Die betreuenden Staaten, naja, ist bekannt, die haben verschiedene Institutionen, das meine ich auch mit Betreuung, in die Welt gesetzt, auch unter dem ideologischen Label der Neutralität. Ideologisch jetzt insofern, dass diese Neutralität auch schon auf einen durchgesetzten Zustand verpflichtet. Also Institutionen wie die WTO, ist ja auch immer die Frage ist, wer darf da rein und wer nicht. WTO, EDF. Gut, wenn ich jetzt von diesen betreuenden Staaten, den Weltmarkt betreuenden Staaten rede, dann sind die dann ja auch in diesem Konzert der Großen in der G7 bzw. heutzutage G8 zusammengefasst. Ja, das Konzert der Großen ist ja auch bekannt, dass dieses Konzert der Großen auch sehr unharmonische Missklänge erzeugen kann. Das weiß jeder und diesen auch gegenseitigen Widerstreit, trotz des gemeinsamen Interesses. Denn auch und gerade in dieser Welt der wenigen Gewinner und der Masse der Verlierer gönnen sich diese wenigen Gewinner nicht und konkurrieren mit und gegeneinander um die profitabelste Ausbeutung einheimischer, die auswärtige Rohstoff-, Lebensmittel-, Konsum-, Arbeits- und sonstiger Märkte. So, die Opfer, die können und machen sich auf ihre Rolle, die machen sich da ihren Einkauf, versuchen sich das zu erklären. Das hat unterschiedliche Ergebnisse. Das hat Ergebnisse, leider die selber schwierig sind, führt dann aber oft und dann auch auf jeden Fall zu einem missliebigen Ergebnis für den Verlauf imperialistischer Staatenkonferenz. Also, diese Länder, wo es dann entweder in der Regierung, in der dortigen Regierung selber, wo oder in einem aufmunternden Volk die Meinung durchsetzt, dieses negative Ergebnis in der starken Konkurrenz nicht länger zu ertragen, nicht mehr länger ertragen zu wollen. Wir schließen dann sich dem Weltordnungs- und Nutzungsinteresse des freien Westens nicht mehr länger unterzuordnen. Vorhin schon auch verwiesen, habe ich es schon mal zitiert, also es passiert dann auch oft nach einem internen Machtkampf, sondern auch, war vorhin auch schon das Beispiel, 1979 im heutigen Iran, da wurde dann der Schah abgedankt, also eine vormals US-hörige Figur, die Land, Leute, Wirtschaft hergegeben hat für die fremdländischen Reichtumsinteressen, Wachstumsinteressen und dann hat sich da ein Aufstand erfolgreich durchgesetzt, der gesagt hat, das machen wir nicht mit. Ja, und dann, klar, durchaus eine ziemlich bescheuerte Begründung, wir machen das nicht mit, weil diese Ausbeutung an unseren Rohstoffen, an unseren Leuten, gegen die hier doch eigentlich guten und leider nicht geltenden, zu geltenden Sitten des Islams verstoßen. Also haben diese machen sie auch heute noch als Warnung und Widerständigkeit gegen den Westen, diese Fundamental-Islamisten, die haben sich nicht an der materiellen Störung, nicht an der materiellen Schädigung ihrer Leute und sich selber gestört, nicht an dem materiellen Schaden, sondern quasi an dem Schaden, den ihre Werte erfahren haben. Das haben sie ins Feld geführt und haben gesagt, so darf es nicht mehr sein. Wie auch immer herausgekommen ist, in jedem Fall dann ein Staat, der sich zunächst erstmal aus der Benutzung auf dem Weltmarkt, aus dem Weltmarkt ausgemischt hat. Noch hinterher, dass kein Missverständnis jetzt ist, das ist heute selbstverständlich nicht mehr so, als würde jetzt nicht sagen, der Iran, so wie er heute besteht, ist aus dem Weltmarkt raus. Damals war aber erstmal die Stellung, wir lassen es nicht mehr benutzen, wir flechten jetzt erstmal einen inneren Zusammenhalt in unserem Lande durch, bauen das auf. Und dazu gehört halt schlichtweg auch mehr den Abbruch jeder wirtschaftlichen Beziehung zu den erklärten Feinden der ehemaligen auswärtigen Benutzer und Schädiger aus dem Westen. So, da hat man sich also überlegt, wie können wir, so überlegt dann diese neue Herrschaft, macht dann ihre eigene Rechnung auf mit der einheimischen Wirtschaft und den hier üblichen Menschen. Und dann kann ein Ergebnis dieser Überlegung sein. Das ist es meistens. Ja, wie gesagt, also in der Gestaltung der Nation nicht mehr von anderen Staaten etwas reindiktieren zu lassen. Eine neue Staatsräson wird aufgebaut. Und die steht erklärtermaßen gegen die strategischen Interessen vorneweg der einzig verbliebenen Weltmacht, die USA. Und auch der ihr Anhängigen dieses Interesse mit ihr auch ausfechtenden anderen ambitionierten Weltmächte. Also durchaus Mischung aus dem Weltmacht, Gegnerschaft zum freien Westen. Das ist jetzt so gemeint, also man könnte sagen, gut, die wollen jetzt nicht mehr mitmachen. So könnte man sich auch dazu stellen. Das ist erklärtermaßen nicht so. Die Stellung des freien Westens ist, wer sich auf den freien Weltmarkt durch seine Politik, durch seine Gestaltung, durch die Gestaltung seiner einheimischen Wirtschaft, wie auch immer, nicht mehr für uns, für unsere strategischen, politökonomischen Interessen als nützlich erweist, der stellt sich gegen. Darf ich mal gerade eine Zwischenfrage stellen? Du hattest angefangen bei deinem Vortrag mit der Unterscheidung von Feindbild, Islam und einer Feindschaftserklärung gegen islamische Staaten und politische Bewegungen. Das finde ich einleuchtend. Ne? Du sagst auch, das Feindbild ist nicht die Ursache, sondern diese Feindschaftserklärung. Denn das ist der Grund und von daher kann man sich das andere erklären. So wie ich das jetzt verstanden habe, führst du aber sehr stark oder ich sag mal für die Debatte hier diese Feindschaftserklärung aus, die islamischen Staaten trifft. Während das, sagen wir mal, was Feindbild Islam, das was für die in der Ankündigung stand, dieses Feindbild selber, man könnte ja auch mal über dessen innere Logik diskutieren. Also ich denke an sowas, dass hier diese Georg-Werth-Gesellschaft, die Veranstalter der Konferenz mit einer massiven Breitseite da treffen wollte, hier würde der Islam in Schutz genommen. Und das sind Leute, die richtig gegen ein Feindbild bekräftigen wollen. Also insbesondere die deutsche Organisation aus Köln ist das. Ne? Der Axel Feuerherd, der sitzt nachher auf dem Podium, der hat in der Neuen Kongress auch was über die bösen Moslems geschrieben, die bringen Juden um. Und Juden, das sind tapfere Soldaten, die sind im Dienst ihres Staates und sowas. Das war jetzt nur so eine Idee, ich weiß nicht, wie du. Ja, im Prinzip die nächsten Schritte. So meine Regierung wäre es jetzt so die nächsten Schritte gewesen. Diese Ausführung jetzt ist wahrscheinlich jetzt ausführlicher geraten, als ich das mir selber dachte in der Vorbereitung. Man kann tatsächlich dazu sagen, dass sie das als Vorwegnahme, dass sie in der aktuellen Auseinandersetzung keine Rolle mehr spielen. Also so wie sich Leute auch in ihrer Logik, in ihrer Methodik dann beim Denken, ihre Aufgabenstellung quasi vor dem Denken noch an das Thema, also wie die an das Thema Islam auch rangehen, da kann man sagen, spielt das, was ich eben ausgeführt habe, keine Rolle mehr. Also insofern, ich habe jetzt einen Widerstreit von Interessen, ein Interessensgegensatz beschrieben, insofern, dass der einerseits, dass die angegriffene, von hier aus angegriffene, ich sag mal, Partei dieses Konflikts angeht, interessiert das nicht. Und auch die eigenen Interessen, die sind dann als solche kein Thema mehr. Die Interessen des anderen, das jetzt so gesagt hat, als Gegensatz als Interessensgegensatz von Staaten beschrieben, wie der in der Welt ist. In der Auseinandersetzung, so wie der Streit verläuft, spielt er keine Rolle mehr. auf den wird sich im Schreiben nicht berufen. Das kann man so, das würde ich da machen. Ja. Hast du noch? Nee, das ist ja schon nicht. Weißt du, wenn das so kurz mal genügt, dann würde ich noch weitermachen. Ja. Das finde ich nicht ganz richtig, dass die ökonomischen und politischen Machtinteressen, die der Grund für die Feindschaft sind, dass die dann in ihrer ideologischen Besprechung dann keine Rolle mehr spielen würden. Sie spielen halt insofern eine Rolle, weil die ideologische Besprechung dann durchaus funktional ist für die Feindschaftserklärung gegenüber einem solchen Staat wie dem Iran, die ja aus dem ökonomischen und politischen Machtinteresse resultiert. Das wird halt damit legitimiert. So, ja. Das ist ja das, das Wuchtige und Funktionale dann, wenn man in der Sphäre der Ideologie und Rechtfertigung was Schlechtes über die Sitten und Gebräuche in einem solchen Land wie Iran herrschen sagen kann. So legitimiert man eben dann durch die, wie du sagst, es stimmt ja, in dieser Sphäre, das ist eine ganz eigene Sphäre, dann, wenn man über den Islam und seine Dysfunktionalität für westliche Sitten und Gebräuche in den einzelnen Volksgemeinschaften resoniert, da gibt es keinen Zusammenhang. Aber einen Rechtfertigungszusammenhang gibt es schon, dass halt auf die Art und Weise genau halt die ökonomischen und politischen Machtinteressen des Westens ins Recht gesetzt werden. Richtig, also das bedarf auch dieses Interesse kann insofern auch glatt nochmal ausgeführt werden. Da gibt es dann ja auch die Experten dafür, die sich auskennen, Zeitungen und so. Können dieses Interesse auch dann politökonomisch manchmal auch gar nicht so richtig stimmig, aber das findet durchaus aus. Damit klappt die Berechtigung, dieses Interesse zu haben, das weltweit geltend machen zu dürfen. Also das meinte ich jetzt insofern, dass dann dieser Gegensatz nicht vom Interesse ist, als das andere, das gegensätzliche Interesse, nur als das pure Hindernis des eigenen auftaucht und diesem anderen Interesse dann mit der Benennung des eigenen die Legitimation abgesprochen wird. Im Gegensatz zu unserem deutschen. Ja, aber was du sagst, also das trifft auf staatliche Rechtfertigungsideologie zu, ne? Aber du überträgst das ja auf die Georg-Wert-Gesellschaft. Ich meine, das ist ja dann unzulässig, das dann auf antistaatliche Organisationen zu übertragen, die den Islam aus einer grundsätzlich anderen Position heraus. Georg-Wert-Gesellschaft ist ja eine linke kommunistische Organisation in Köln. So, ich kenne die ja, ne? Also du bist jetzt. Ja. Publikationen angucken. Ich meine, und das ist auf jeden Fall, also egal wie wir sie sonst einschätzt, aber sie hat ja nicht eine staatliche Ideologie am Hut. Nee, genau. Kam jetzt auch nicht von mir, also auch egal. Gemeint war, so wie diese Geo-Wert-Gesellschaft sich aufstellen, die haben wir reden. In den Lapuren, das würde ich jetzt noch mal ausführen, und dann nehme ich die wirklich mit Vorhin Ablehnung des Islam und Skandalisierung, also was da passiert in dem Pamphlet, ist dann auch nichts weiter als eine Skandalisierung, die da stattfindet. Da werden in den Flugblättern wird halt ausgeführt, was für ein Unwesen der Islam und wie dieses Wesen auch in seinen Anhängern drin steckt, dieses Unding, unaufgeklärt sein, kennt man doch alles, unaufgeklärt, unmodern, Unterdrückung, ja, also so. Diese Bilderung, die hast du auch in den Flugblättern dieser Gesellschaft, und das war ich überhaupt insofern der Zusammenhang mit nicht der Zusammenhang, das ist dann ja auch Teil einer riesige Strafgewalt, legitimierende Ideologie. Ja, das war das Argument dann. Also, auch wenn SAS jetzt eine antistaatliche Organisation, so wie sie sich parteilich aufstellt, zu den hier angeführten moralischen, auch gesetzlich verankerten Höchstwerten, ist sie das in dem Sinne was Gott nicht. Auch wenn sie nicht vom Staat selber ins Werk gesetzt ist, die verlaufen, sondern ganz selbstständig da so vor sich hindenkt und da Flugblätter schreibt. Ja, ich meine, du setzt aber voraus, dass es sich um ein Bild handelt und nicht um die Beschreibung einer Realität. Das setzt du, also hast du in deinem Vortrag von Anfang an vorausgesetzt. Aber ich bekenne mal Tatsache, dass der Islam einen Zustand, der Islam selber, beziehungsweise seine Protagonisten schaffen ja von sich aus einen Zustand der permanenten Feindschaft zwischen Moslems und den sogenannten Ungläubigen. Das ist ja Fakt. Und wenn man das beschreibt, ne, ist es ja kein Bild. Also wie du es jetzt sagst, ist dieses Beschreiben der Realität, das hat den Zungenschlag, das klingt nach einer Verschlagung, wie es ist, wird es objektiv beschrieben, ja, wie der Islamisten. Ach, wenn ich das benenne, habe ich ja kein Bild, dann benenne ich eine Realität. Dass in dieser Darstellung, meinetwegen, und auch Benennung und Zitierung, dann auch, das können Sie ja erinnern, islamischen Hetze, so, wenn die da in diesem Konflikt beteiligt ist, also so wie das da geschieht, ist es auch keine objektive Darstellung der Realität, sondern eine Bewertung der Realität. Also auch gerade, gleich nochmal, also auch gerade so, wie diese Leute da zitiert werden und dann auch gleich dazu gesagt wird, was die dann mit diesen ihren Aussagen zu Frauen und zu Schulen etc., was die dann damit verbrochen haben, ja, nämlich nicht keine Schädigung am Willen, am freien Willen von Frauen, von Schulen etc., sondern was diese Islamisten nach dem Gedankenbeutel wieder in der Werkgesellschaft, was diese vergangen haben, sind Werte wie Freiheit, Gleichberechtigung etc. Insofern Bezug auf die hier geltenden moralischen Maßstäbe, damit Beteiligung an der diesem Staat eines richtigen Feindes, ja. Ja, diese Ehrung- und Lehrgesellschaft hat auch ein Papier zur Konferenz veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, man kann es mal ganz kurz zusammenfassen. Sie haben von diesem Trägerverein der Moschee-DT, die haben sich inzwischen aber von distanziert, ein Zitat ausfindig gemacht, denn da werden moralische Grundsätze des Islams vorgestellt. Und verheiratete Männer und Frauen sollen keinen Kontakt haben, vor allem kein sexuellen. Homosexualität ist Teufelswerk, Analverkehr, Selbstbefriedigung, ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte. Dann wird daran festgemacht, was man hier für eine, also homophob schreiben dann diese Leute, wäre fast schon ein Euphemismus, was man im Grunde für eine faschistische Position vor sich hat. Das muss man sich mal überlegen, ne? Das ist die Kritik dieser Gruppe, und dann heißt es, die Konferenz schützt diese Islamfaschisten, weil sie zum Beispiel jetzt mit so einer Veranstaltung Feindbild Islam, ja, die irgendwie in Schutz nehmen. Also wenn man diese Kritik, ja, an diesen moralischen Positionen sich mal vornimmt, erstens könnte einem ja auffallen, dass doch hier die maßgebliche religiöse Figur in Köln, der Kardinal Meissner, der vertritt doch eh dasselbe. Der ist auch gegen Homosexuelle und wenn er die Macht hätte, ja, und sein Verein hat ja mal die Macht gehabt, ja, dann kamen die Leute auch auf den Schalter auf. Also das jetzt, sich darauf einzuschließen, das wäre vielleicht der erste ganz banale Hinweis, weil der hier die Behauptung ist, der wird ein Feindbild errichtet. Ja. Jetzt sagst du zu Recht und auch die Georg-Wehr-Gesellschaft, das glaube ich schon, das steht im Koran, ich habe da auch mal drin gelesen, findet man sehr viele kuriose, gerade sexuelle Verbote, die findet man auch im Alten Testament, die findet man im Neuen Testament. Also ich meine, da tun sich Judentum, Christentum, Islam, ne, in dieser Sexualitätskiste, ne, was da alles verboten ist, einem Menstruierenden vor die Hand zu geben, da muss man 3 Tage irgendwo die ins Wasser legen oder was im Alten Testament steht, weiß nicht genau, aber so von dem Kaliber sind die Sachen. Also da tun sich die Regionen ja nichts. Jetzt wird das aber herausgepickt, so habe ich das verstanden, so meint er auch Feindbild, indem man sagt, auf die muss man aufpassen. Und warum? Ja, weil einfach eine andere Sittlichkeit hier durchgesetzt ist. Dass zum Beispiel Frauen Miniröcke tragen. Bei den Islamis, also die Frauen, die da rumlaufen, die tragen Schleier, weil sie das irgendwie der Frauen eher angemessen finden. Andere hierzulande, die meinten, Beine herzeigen, ja, wäre der Frau eher angemessen. Also einfach vom Standpunkt der hiesigen Sittlichkeit wird gesagt, das ist was ganz Übles. Denn so habe ich die Ankündigung von den Städten verstanden, da wird einfach verglichen, ja, vom Hiesigen aus und gesagt, ja, das ist was anderes, was die machen Schleier. Ja. Bei uns ist Minirock angesagt oder was immer, Haare, blond, fern, wie alles hin. Einfach aus diesem Vergleich, diesem vorgeschriebenen Vergleich, sagt man, anders als bei uns. Wie gesagt, weil das anders schon gelogen ist, könnte man bei Meissner oder anderen pietistischen, protestantischen Bewegungen genauso fündig werden. Aber anders als bei uns und ein einziges Nest der Antihumanität. Das meine ich so ist Feindbild gemeint. Und diese innere Logik, bevor ich auf die wirklichen Feindschaftsgründe komme, die schreit doch zum Himmel, finde ich. Ich sehe da kein Problem. Gut. Im Gegenteil. Aber, ja, kann ich ja nochmal ankommen und dann auch gleich. Ja, nehmen wir mal so, dass du ruhig eingestiegen bin. Vielleicht war es insofern ein taktischer Fehler, als da hätte rauskriegen können, dass da bei der Feindbebilderung, dass da in irgendeiner Weise den Versuch einer Erklärung gäbe oder so. Wie das stattfindet, das ist es quasi nicht wert, so wie das ausgetragen wird. Wie gesagt, auch mal festhalten, vor der Feindschaft, Quatsch, andersrum, also vor dem Feind steht die Feindschaft. Ist jetzt auch nochmal wurscht, wer da wem zuerst ans Bein gepinkelt hat, aber bevor das Feindbild in der Welt ist, gibt es diese Feindschaft. Und oft ja auch so eine richtig offiziell gemachte Feindschaftserklärung. Wenn jetzt ein bisschen Kanon sagen, dass es eben nicht mit einer Erklärung dieser Feindschaft zu wechseln ist, sondern was dann folgt, ist dann die Bebilderung des Ganzen. Und das, ja, das war jetzt in der Diskussion, taucht das schon auf. Ja. Ich weiß nicht, ob du das noch vorhast, aber vielleicht wäre es einmal gut zu sagen, warum es eigentlich für diese Art von ökonomischen und politischen Machtinteressen, die da in der Welt, du hast den Weltmarkt bezeichnet und etwas ausgeführt sind, warum es für die Durchsetzung dieser ökonomischen und politischen Machtinteressen immer so etwas wie ein Feindbild braucht, so als Legitimierung für diese ökonomischen und politischen Machtinteressen. Dass es nicht was Beliebiges ist, sondern dass es eine Notwendigkeit ist für die Durchsetzung dieser ökonomischen und politischen Machtinteressen. Ja, also, nee, das ist ja eigentlich schon der Frage. Ich jetzt fast sagen, mit der Frage, ob das noch kommt, dass wir eigentlich schon dann auch den Zweck mitliefern. Ja, der ist jetzt erstmal so noch mitmacht, der besteht. in der Legitimierung des eigenen Interesses. Sie hat das mal so mal stehen lassen. Oder vielleicht auch mal so rum, es gibt da, ich jetzt hier sage, Feindbild des Islams in der Welt, da bin ich auch nicht der Einzige, der sowas sagt. Diese Kritik wird auch anders angeführt. Oft im Zusammenhang, gleichzeitig werden Islamophobie dieser Begriff dann auch angeführt. Was das nicht ist, ist keine. Islamischen Terrorismus bekämpft oder vorgiebig bekämpft oder ob man ihn stützt, das hängt ja auch von den jeweiligen Machtkonstellationen ab. Also ich erinnere an den Jugoslawienkrieg, wo die Bundeswehr auf Seiten der islamistisch durchsetzten Terrororganisation CK gekämpft hat. Da hat die Bundeswehr Islamisten militärisch unterstützt. Also das ist ja absolut unvereinbar mit dem, was du sagst. Nein, das ist nicht. Also meistens rückwärts. Stimmt, das war mir selber. Jetzt, was mich daran erinnert, an das Beispiel, in den 90er Jahren hat man, das ist mir jetzt gar nicht mehr im Kopf, inwiefern die sich selber auch islamisch legitimiert haben. Diese Mujahide sind wohl auf jeden Fall muslimische Glaubensleistungen. Mit denen hat man offiziell zusammengearbeitet, hat die als berechtigtes Staatsbundesgründungsobjekt anerkannt und auch in deren Interesse, möchte gleich sagen, dass das mal auch eher nebensächlich war, aber das hat man da so mitgenommen, hat sie auf die berufen, hat mit der Berufung auf diesen im Freiheitskampf berechtigten Utekale, Albaner, islamischen Glaubens, hat man da Bomben auf selben geworfen. So, jetzt hast du, ist doch gar nicht wahr, da ist doch dann nach Feindbild Islam. Mit solchen Konstellationen ist dieses Feindbild nicht aus der Welt. Es kann dieser Welt, kommt es in dieser Welt staatliche Konflikte, kann es schon vorkommen, dass Feindbilder irgendwann kommentieren, so wie es aktuell gegeben ist. Die werden dann noch nicht mal ad acta gelegt. Während der Konfrontation mit Serbien, da war das Feindbild Islam nicht aus der Welt. Da musste halt dann ein Feindbild Serbien bestehen und für diesen NATO-Krieg herhalten. Alles, die Gegnerschaft zum Islam ist aus der Welt, das hat da dann keine Rolle gespielt. Also das, jetzt aktuell entdeckt der Westen gerade eine kann man sagen, muslimische Lieblingsminderheit. Man ist sich noch nicht ganz sicher, wie man den Haufen einzuordnen hat, aber man weiß auf jeden Fall schon, dass die Uiguren, wie die heißen, in China nur so unterdrückt werden. Ja? Aber das doch nicht. Muslime sind dort gepflegten Islam der Uiguren, sondern aus Gegnerschaft zu China. Islamkonferenz auch nicht. Aus Liebe zu dem hier vertretenen Islam, dieser Gemeinden, sondern mit dem erklärten Zweck, diese Gemeinden hier zu integrieren. Und was von diesen Gemeinden dann zwecks dieser Integration abverlangt wird, ist eine Leistung, die von denen abverlangt wird, also nicht von Islamophilie dann zu spüren, ist die Anpassung der Leasing-Regeln von Trennung von Staat und Religion, etc. Also mal so, also dem wird doch jetzt in der Islamkonferenz ein Katalog aufgemacht, wie die sich mit ihrer Religion und Religionsausübung zu verhalten haben. Wo es dann Islamophilie. Moscheebau, der Schrammer führt das auch an, die Integration. Nimm die doch da auch mal beim Wort mit einem erklärten Zweck im Umgang mit dem Islam. Ganz kurz noch auch noch ein Verweis, was dagegen spricht. Die Islamkonferenz selber besteht auch erstmal aus lizenzierten Teilnehmern. Das hier als religiöse Gemeinschaft betrifft nicht nur den Islam, sondern Christen, Sekten, auch wie auch jede andere. Die werden erst über ihre staatliche Anerkennung als Religion, können sie überhaupt erst betätigen. Keine Philie, Philanthropie. Dadurch bekommen sie massive Privilegien. Dadurch werden sie massive Privilegien bekommen. Und das wird sich nicht verhindern lassen. Nein, die kriegen die ja nicht. Also der Moscheebau, der zeigt ja gerade, wie mit denen umgegangen wird, weil die allergrößte Selbstverständlichkeit für eine Religionsgemeinschaft ist, dass sie irgendwo Kultstätte haben, wo sie sich treffen und ihre Höchsten verehren. Die ist ja eine hochpolitische Affäre. Und da finde ich das treffend, was eben gesagt wurde, die bei der Islamkonferenz hat man zuerst mal mit lauter lizenzierten Teilnehmern zu tun, die wurden übrigens berufen von Schäuble, teils auch bewusst islamkritische oder distanzierte Positionen. Das sind auch so ein paar Halbatheistische, wie man das einschufen soll. Aber das ist, der Personenkreis ist gar nicht das Zentrale, sondern die Zielsetzung dieses Gremiums, dass es wirklich die Aufgabe hat, eine systematische Kontrolle, Einbindung und Indienstnahme dieser fremden Religion zu leisten. Also alle die Beschlüsse, Richtlinien für den Religionsunterricht, für den Moscheebau, Zusammenarbeit der muslimischen Gemeinden mit den Sicherheitsbehörden, die müssen Meldung machen über ihre eventuell auftretenden Hassprediger oder kleine Gruppen, die sich da treffen. Das ist ja alles da mitgedacht. Also das ist, glaube ich, das zentrale Missverständnis. Wir haben es gestern in dem Workshop Religion und Politik auch schon mal diskutiert. Da gibt es übrigens noch so ein paar Thesen, die da vorne aushängen. Das zentrale Missverständnis ist, dass diese integrationspolitische Linie von Schrammer, SPD und so weiter, als wäre das Toleranz oder hätte das was mit Islamophilie zu tun. Das ist genau das Gegenteil. Das ist eine Indienstnahme, eine Kontrolle. Das ist der, man kann sagen, das ist der institutionalisierte Verdacht, an dessen Ausräumung sich dieses Gremium abarbeitet unter Teilnahme all dieser muslimischen Religionsführer. Berühmt war ja diese erste Veranstaltung der Islamkonferenz, wo die alle in die Oper mussten. Diese komische Turandot-Inszenierung, wo den Religionsoberhäupter inklusive Mohammed oder was war das, was mit dem Mohammed, der Kopf abgeschlagen wurde. Ne? Da wurde getestet, kann ein frommer Moslem sich sowas ansehen und wie reagiert er? Ne? Also, das meine ich, das wäre vielleicht auch wichtig für die ganze Kampagne gegen diese Pro-Köln, Pro-NRW-Bewegung. Man darf jetzt nicht in den Glauben verfallen, denen stünden auf der anderen Seite aufgeklärte, tolerante Menschen gegenüber, die sagen, jeder soll an das glauben, was er will. Also das finde ich, es geht um eine Lizenzierung und um eine Funktionalisierung des Islam. Und das ist eine sehr harte, kontrollmäßige, eingriffsmäßige Sache, die ja auch über der ganzen Integrationspolitik noch den Charakter des Prüfsteins hat. Wer daran sich nicht bewährt, ja, der steht auf jeden Fall auf der Liste der abzuschiebenden und auszugrenzenden Personen. Die sollen diese Prüfung, muss ich sagen, machen die diese ja, das Handlung auf der Bühne, zum Beispiel ihre Religionsstifte, machen die das mit? Oder lassen die sich davon provozieren und gehen dann bewusst aus dem Saal und tauchen nie wieder auf der Konferenz? Wenn das der Fall ist, weiß man gleich, mit denen kann man nichts im Hut haben, dann ist das die Bestätigung des Feindes. Diese Islamkonferenz selber. Und auch, wie jetzt der Schrammer hier in Köln über die Moschee redet, warum er diesen Moscheebau befürwortet. Das ist eine Praktizierung des Feindbildes über das Floh, teilweise vorauseilend, an der Integration dieser Muslime. Also ich sage das hier, diese Moschee. Das ist eine gute Sache, wenn die gebaut wird. Kommt da so eine ganz merkwürdige Architekturkritik dann immer noch raus, wird darauf verwiesen, wie viel Glas dabei ist und wie offen die Bauweise und so weiter. Dann soll das dann gleich dafür stehen, so offen die Bauweise ist, so offen sind sie auch. Lassen die ihre Predigten auf Deutsch abdrucken und man kann die dann reinlesen etc. Dann hat es dann so mit dem Lob, das wird doch zur Integrierung beitragen, ist die Forderung ausgesprochen und als Begründung auch benannt, also als als Bedingung, würde ich sagen, als Bedingung dafür, dass die Moschee gebaut werden kann. Es ist, verstehst du, also bevor sich diese, erstmal wird das abgesprochen, so geht ja das Feindbild los, aber bevor sich dann diese Religion hier praktisch betätigen kann, in ihren Moscheen etc., wird die vorgeschrieben, wie, und dieses wie heißt, übt eure Religion so aus, dass sie unsere, der Staats eine Person, Sinnstiftung, nicht in die Wege kommt und am besten noch liberaler Islam ist so ein Schlagwort, so ein aktuelles, gibt sie so aus, dass sie die Werte der Demokratie selber vertritt und propagiert etc. Jetzt springe ich mal kurz, aber wir müssen aktuelle Diskussionen haben, wie gibt es Lob an integrierten Muslimen, das dann ja auch, das gibt es dann als Figuren auch als Muslimverband innerhalb der Christdemokratischen Union, dann denkt die Islamkonferenz Teile an Islam, und ich weiß, dass das auch gerne als Islamophilie ausgelegt wird, aber die entdecken dann nette Gemeinsamkeiten, wie die dort geltenden Familienwerte. So, und teilweise sogar auch, schau mal an, die machen sogar Familie. Also, hat ja jedes Problem, das erklärte Problem, die deutsche Frau wirft nur noch 1,2 oder 3 Kinder. Jetzt kann man glatt einen Teil der Bevölkerung hier integrieren, wo die Mütter, weiß nicht, wo die das zu 3,6 Kindern im Schnitt bringen. Erfreulich, wenn sich das so gestaltet, dass sich die für das deutsche Wachstum dienliche Bevölkerung ausdehnt. So, und dann kommt dann gleich das Aber. Aber das muss man auch so gestalten. Kommen dann die rechten Kritiker in der Islamkonferenz, denen das dann nicht passt. Dann hat man dann den Verdacht, den auch die nicht erfunden haben, aber wenn man dann den Verdacht, das sind dann die Kinder der falschen Leute. Den Verdacht meine ich jetzt. Und aus diesem Verdacht gibt es diese Islamkonferenz. Im klassischen, vor jeder Integration stehenden Verdacht, dass diese Leute, wie sie hier auftauchen, als eingewanderte Armutsbevölkerung, dass die mit ihrer Herkunft und auch mit ihrem Glauben nach wie vor der Herrschaft ihrer Herkunftsländer anhängen und somit dann Geburt quasi ihrem Wesen nach verfassungsfeindlichen Bestrebungen tendieren könnten. Ne? Und dieser Generalverdacht ist in der Welt. Und dann ist es an denen, den aus der Welt zu räumen. Nicht positive, nicht Signale, sondern Taten, wie die auszusehen haben, das wird dann netterweise dann auch noch katalogisiert. Da kann man noch verlängern, was eigentlich gar nicht geht, weil diesen Verdacht, dass es sich doch immer und ewig um Ausländer handelt, trotz aller Bemühungen, die man ihnen abverlangt, zu beweisen, dass sie auch gute Deutsche sein können, dann werden sie einfach nie richtig los und können sie selber auch gar nicht richtig erbringen, weil es völlig davon abhängig ist von dem Veranstalter, nämlich dem deutschen Staat, ob er und wann er bereit ist, den Beschluss zu fassen, oh ja, ich will die tatsächlich eindeutschen. Und selbst wenn sie eingedeutscht sind, werden sie diesen Verdacht immer noch nicht los, weil das sind nämlich, die heißen nämlich hierzulande Menschen mit Migrationshintergrund, auch wenn sie längst in der zweiten oder dritten Generation bereits eingedeutscht sind. Ja, genau, so ist dann auch dieser Forderungskatalog ad aktuell erinnerbar, nimmst du ja auch. Ja gut, aber dieses Etikett Menschen mit Migrationshintergrund, also ein Begriff, den ich ziemlich bauernhaft finde, wir haben eigentlich alle Migrationshintergrund, wo man arbeiten muss, der kommt aber nicht nur auf Menschen muslimischer Vorfahren eingewandt, sondern auch auf andere Migranten oder Leute mit migrantischen Vorfahren. Also das ist ja ohnehin nichts spezifisch auf Moslems zu beziehen. Nochmal zu der Islamophobie. Islamophilie, ich behaupte ja nicht, dass diese Haltung, die ich Islamophobie nenne, dass die aus Menschenfreundlichkeit geschieht. Das ist halt ein Deal auf Gegenseitigkeit, wo aber diese Islamverbände halt mitspielen und ganz bereitwillig mitspielen und hier auch aus der gesellschaftlichen Mitte großes Lob erfahren. Ich meine, du hast ja selbst angesprochen, also auch was Familienvorstellungen angeht, dass da also Gemeinsamkeiten entdeckt werden, auch gerade von den Kirchen, gerade die Kirchen, die konservativen Kirchen der Flügel insbesondere, entdecken Gemeinsamkeiten mit den orthodoxen Moslems und wittern da eigentlich morgen auf, also um eine weitergehende Säkularisierung zu verhindern, im Schulterschluss auch mit Moslemverbänden. Also, ja, sie müssen Spinnerei, den Glauben an ein höchstes Wesen, die müssen sie zu schätzen. Ja. Wobei dann aber auch nie und immer die Konkurrenz, diese Glaubensrichtungen dann aus der Welt ist. Es haben ja einen, die heißt es in der Bibel, soll es keinen Gott neben mir haben. Und im islamischen Glaubensbekenntnis ist es dann so ein bisschen länger, ob es jetzt nicht im Kopf, weil ja, dieselben Haltung dann gerade bei denen, die sich nur einen Gott vorschreiben, das ist ja auch mal wurscht, aber so Religion ist eine Stiftung fürs Leben, wenn die einen sagen, das Leben hat diesen Sinn, die anderen sagen, diesen, dann verträgt sich das erstmal nicht, das verträgt sich dann insofern miteinander, dass dann beide Sittlichkeiten diese Gemeinsamkeit haben, an einen nicht-irdischen Herrn zu glauben und sich mit dieser Knechtschaft einem himmlischen Herrn gegenüber auf echten, wirklichen Herrschaft anbieten, nützlich machen. Ich wollte nur sagen, dass ich selber aus meinem Bekanntenkreis, den ich aus dem politischen Leben habe, sehr starke Bedenken gegen zum Beispiel Moslems habe, dass sie uns ja überworfen werden und wir dann nämlich mehr im eigenen Lande sind, die aber zum Beispiel gegen Italiener oder Spanier sehr, sehr freundlich sind und auch gegenüber anderen, die Christen halt sind. Also da ist auch schon ein Teil der Islamophobie aus den Kirchen vorhanden. Und das sind Leute, die würde ich nicht unbedingt als der rechten Szene angehören, sondern die würden sich auch für Integration aussprechen, habe aber Angst vor Islamismus und Islam. Und das ist schon sehr stark zu spüren, auch wenn ich mit einem Kollegenkreis spreche. Das ist auch so, gibt es so einen Wut auf den Islam, dass sie uns einen unterdrücken würden und dass wir nächstes nicht mehr Herr im Haus sind. Also das ist schon sehr stark verbreitet und das ist auch gerade bei Stadtkindern sehr stark verbreitet. Deswegen denke ich mal, dass diese These, dass das alles normal wäre und das ist ja im gleichen Zustand wie bei anderen Ausländern auch eben nicht gegeben, sondern das ist viel stärker gegenüber was dann zu sagen. Ja, das ist insofern normal, nicht normal im Sinne von verständlich, normal in dem Sinne. So wird es halt, das nicht nur von rechts, sondern durchgesetzte Konsens hier im Meinungsspektrum. So wird über die geredet und berichtet und so mit den Ängsten, so ist dann die Angst, die du eben zitiert hast, die Folge des Einbindes. Ja, also, eine Frage zu deinem Anfang vom Vortrag. Und zwar, also ich stimme dir überein, dass dieser Diskurs eine bestimmte Funktion hat und auch eine Funktion im Sinne von Migrationsregime, aber ich finde es verkehrt zu sagen als Linke, deswegen kann es keine Kritik am Islam geben oder an islamischen islamistischen Strömungen. Das finde ich verkehrt, weil ich denke, man kann keinen Bereich, nur weil es innerhalb dieses Diskurses bestimmte Figuren gibt, die hier mainstream-mäßig verhandelt werden, glaube ich trotzdem, dass es wichtig ist für Linke, genau sehr dezidiert auch Kritik zu äußern gegenüber patriarchalen und autoritären Strukturen und Regimen. Also das leuchtet mir nicht ganz ein, dass man sozusagen im Zuge der Diskursanalyse dann gleichzeitig auch eine Kritik oder einen Umgang mit bestimmten Strömungen oder eine Auseinandersetzung mit islamischen Glaubenssätzen damit auch irgendwie wegsortiert oder wegdrückt, finde ich verkehrt. Das war deine erste These, oder? Ja, ich weiß nicht, wo das jetzt herkommt oder so. Nein. Kam so nicht vor, wollte ich damit auch nicht gesagt haben, sage ich nicht. Man soll Islam, also dieses Denkverbot würde ich jetzt nicht ausbessern, wäre auch nie mein Interesse, man soll es gar nicht kritisieren und Islamismus nicht kritisieren. Was ich jetzt sehr wohl pauschalisieren und so sagen möchte, so wie heutzutage jetzt gerade Islamkritik betrieben wird, ist es nicht das, was vorgeblich von links so dann gelabelt wird, ist es keine Religionskritik. Es ist Moment, kurz verhoppelt, es ist na, andersrum. Ich habe so mal so in der Ankündigung die Frage nach einer vernünftigen Islamkritik gestellt. Die vernünftige Islamkritik, gebe ich da nochmal einen Maßstabpunkt, die kritisiert den Islam als religiöse Spinnerei, aus der das ist jetzt eigentlich viel zu kurz definiert, aber um uns jetzt nochmal in der Debatte zu bringen, eine religiöse Spinnerei, ein Glauben an ein höchstes Wesen, das ein Knechtsbewusstsein zur Folge hat, das auch für jede, sei es königliche, sei es demokratische Herrschaft, zweckdienlich ist. Insofern gehört auch der Islam kritisiert, wie das Christentum, wie das Judentum, wie der Buddhismus etc. Islamkritik, wie sie aber stattfindet, und das quer durch das Meinungsspektrum, findet statt als Vergleich. Der dort geltenden Sittlichkeiten und der hier festgeschriebenen Gesetzen verankerten oder als moralen, vor sich hergetragenen Werte. Und dann ist es auch nie ein, naja, nie ein Vergleich in dem Sinne, naja, was machen die einen, was machen die anderen. Die Sortierung nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten, die ist dann ja auch nie insofern konsequent, als dass man da objektiv an zwei Gegenstände rangehen würde und die sich erklären würde. Sondern von vornherein wird der hier geltende Maßstab an den anderen, an einem Gegenstand, an die schon in die Welt gesetzte Feindschaft herangetragen und schaut sich an, was sind das für welche, sind das so, wie verhalten die sich zu uns, zu unseren Werten. So kommt man in diesem Vergleich diese ganzen Ungetüme heraus, die dann fortlaufend nur noch zitiert werden müssen, damit sich dann das interessierte Publikum einordnen lassen kann, dass ob und wie, nein, das ob ist dann gar nicht mehr die Frage, dass sich dann unser angegriffenes Gemeinwesen bei seiner Verteidigung, das muss ja klar sein, wir müssen uns verteidigen, ja, also ist dieses unser Gemeinwesen sich bei seiner Verteidigung gegen dieses dort herrschende Unwesen noch jede Schweinerei erlauben kann. Oder insofern auch immer eine Selbstkritik Anfang gesagt wird. Ich zitierte vorhin die hier schon durchgesetzte Parteilichkeit, also die ja eben ihren Ausdruck hat an hier geltenden Werten, Normen und Moralitäten, die hier geltende Parteilichkeit des eigenen, dem eigenen demokratischen Staat gegenüber. Die genügt insofern nicht mehr, als ich die Leute dann schon mittels dieses Feindbildes verständlich machen sollen, dass das, was sie an ihrem Land so an Lob und Kritik übrig haben. Ja, eigentlich hat man es doch noch recht gut getroffen hier, im Gegensatz zu den Hungerleidern in der Dritten Welt oder zu damals, als es uns auch noch nicht so gut ging. Na ja, und trotz Hartz IV, das kennt man ja, wie die sich auch noch ihre Realität als Notwendigkeit zurechtbiegen. Dass das angegriffen ist. Also dass dieses unser Gemeinwohl gefährdet ist. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Zeit. Wir können auch ruhig, genau, weiterkommst oder diskutieren wollt. Wir haben jetzt in der Diskussion gehört, dann machen wir auch ruhig so weiter. Ich gucke dann, ja. Ja, ich wollte es unterstützen, was der gerade gesagt hat. Die Kritik am Islam hierzulande, die passiert unter dem Gesichtspunkt der Funktionalisierung des Islams, der Religion Islam für hiesige Herrschaftsverhältnisse. So wie er gesagt hat, handelt sich dabei um eine Religion, die mit ihren moralischen Normen, die sie predigt, sich für das harmonische Zusammenleben der deutschen Volksgemeinschaft tauglich machen kann oder nicht. Und da unterscheiden sich die Integrationspolitiker, die sagen, ja, das geht unter entsprechenden Bedingungen, kontrollierenden Bedingungen, die man ihnen aufmacht, kann man auch den Islam funktionalisieren für ein harmonisches Zusammenleben der deutschen Volksgemeinschaft. Die Kritiker, die rechten Kritiker sagen, nein, das geht nicht. Das halten wir nicht für möglich, Ralf Giordano zum Beispiel, unter vielen. Ne? Die sagen, es ist ein Unding. Die moralischen Normen, die diese Religion predigt, die lassen sich nicht vereinbaren mit der Sittlichkeit, die hierzulande von der deutschen Volksgemeinschaft eben für die richtige befunden wird. So kommt halt, und das ist natürlich alles andere als eine Religionskritik, weil die Religion wird nur unter dem Gesichtspunkt ihrer Instrumentalisierung für riesige eingerichtete Herrschaftsverhältnisse betrachtet. Und wenn man kann den Islam kritisieren, so wie er gesagt hat, das finde ich ja voll richtig. Das ist halt eine Religion, wie die anderen auch, mit diesem ganzen unvernünftigen Unsinn, dass man sich als Mensch ganz freiwillig einer höheren Macht im Himmel unterwerfen soll und deren Wille über einem geschehen lassen soll, wie eine Schicksalsmacht, der man nicht entrinnen kann. Und ob man das zum Beispiel kritisieren darf in Deutschland, ist eine große Frage. Als hier in Köln der Weltjugendtag war, hat die alte Feuerwache überlegt mit uns, ob wir zum Beispiel eine Veranstaltung dagegen machen mit Religionskritik. Und da waren sie sich nicht ganz sicher, ob sie das als Kölner Bürgerzentrum sich leisten können, eine religionskritische Veranstaltung zu machen. Die Leute, die Flugblätter verteilt haben von der religionsfreien Zone, ja. Die hatten auch ziemliche Sorge, ne? Ob sie das hinkriegen. Ne? Wir haben bei denen da ein paar Flugblätter verteilt. Dann haben sie gesagt, nee, besser sollten wir, also das waren die von der Giordano-Bruno-Stiftung, ja. Sollten wir fernbleiben, weil wir wollen ja die Religion kritisieren. Sie wollten ihren Atheismus als eine humanistische Ersatz- oder Nebenreligion vorstellen und Religionskritik, das wäre ihnen nicht ganz so recht. Das könnte Ärger geben. Sag nur mal das jetzt als eine kleine Fußnote, ne? Weil was gemeint ist, sonst hat er ja recht, er hat sich eben gesagt, Kritik gibt es viel, trifft man überall. Ne? Islamkritik ist en vogue, ne? Die gibt es in allen Bereichen, also in diesem formellen Sinne. Nicht als Religionskritik, wo man einen fragt, was ist denn Islam als Religion und was macht er mit den Menschen, mit den Männern, mit den Frauen, mit den Kindern, ne? In seiner Moral. Aber wenn man sagt, was ist denn dieses, der Islam ist eine Religion, ne? Das zu kritisieren, ne? Das ist mangelbar. Vielleicht, weil da so ein bisschen mal das hin, dann habe ich ja eigentlich nach hinten geschoben als Kritik an der bestehenden von links kommenden Islamkritik. Da wird gesagt, wir machen Religionskritik. Ich sage, wenn ich jetzt anders an was du sagst, dann kann er ja einfach also nur darauf wissen, was ist das als Religion, als Gedanken daran, es gibt eine höhere Macht, die mein Schicksal bestimmt und jetzt habe ich es mal so getroffen, hier auf Erden bin ich nicht nur Knecht dem Gott gegenüber, sondern auch real. Lass die Bibel dem Kreise gehen, was im Kreise ist, und den Gott aus dem Gottes oder so. Ja, jedenfalls, so. Das ist da nicht gegeben, was dann da stattfindet. Ist ein Rekurrieren auf die Besonderheiten des Islams. Also man kann das dann ja machen, wenn man das mal begreifen hat, kann man auch auseinandernehmen, wie treiben die das dann, was ziehen die aus ihre Erklärung des höchsten Wesens mit arabischem Namen Allah und den Sittengeboten seines Propheten Mohammed. Was folgt dann daraus? Und man kann dann mal diesen Wesens dann auseinandernehmen. Das kann man machen. Aber nur das zu machen, und so findet das statt bei der linken Sozialkritik, nur das zu machen ist nichts anderes als eine Skandalisierung dieser Sitten und Rituale, fußend auf den vorhin beschriebenen Vergleich der Werte. Da ist dann konkret noch gerade wieder so ein anderer Thema, aber jedenfalls ein paar Jahre alt. Das war der Titel Blutende Gotteskriege oder sowas. Und dann da waren ein Haufen Männer, die auch ein grünes Band am Kopf hatten, ein Koranvers wahrscheinlich, und haben sich die schön blutig gepeitscht. Ja, also klar, also so diese Sitte, kilometerlange Märsche, nimmst selbst was rein, ist ja im Christentum unbekannt. Ne? Gut. Selbstgeißelung wird es bei Muslimen. Bei Ironien, ich meine, vielleicht wird konkret auch das nicht abschreiben, dass es das auch in Christen gibt. Nur, es findet von der Seite her eine Beschreibung. Also das zumindest wird dann, das ist dann so der Ausgangspunkt, was von da an so alles mitgemacht wird, und dann vergleicht. Von der Seite eine Beschreibung einer akuten Gefahr statt. Die Bedrohung, die mal als Ansicht ist, und so wenn man auch nicht zur Debatte steht, also da wird nicht, wird immer so getan, als könnte man das debattieren, nein, es ist regierungsamtlich beschlossen, es gibt eine Bedrohung, gegen die man sich wehren muss. Also ein Ergebnis davon sind dann ja zum Beispiel die Chili durchgesetzten Sicherheitspakete und fortgesetzt. Das wird von links, wie auch immer, dann mitgemacht. Das stimmt ja nach eigenen Werten dann mitgemacht. Also nach, die sagen dann nicht, die sagen dann nicht, Deutschland ist bedroht. Dazu versteigen sich dann irgendwann auch. Die führen dann erstmal an, welche ihre Lieblingswerte, hier geltenden Lieblingswerte, bedroht sind. Und das sind dann die beliebten Freiheiten. Erstmal kurz, bevor ich diese Freiheiten ausführe, was dann da so verteidigt wird, was stimmt nicht. Einmal, dass also linke Islamkritiker diese staatliche Sicherheitspolitik unterstützen, das ist also definitiv falsch. Also ich kann jetzt nur für uns sprechen, Aktionsgruppe der Zahl. Wir haben also seit Jahren unterstützen wir die Kampagnen gegen den Abschied im Knast im rheinland-pfälzischen Ingelheim. Also wir sind da also federführend mit aktiv an diesen ganzen Aktionen. Wir haben den Kampf gegen Abschiebung seit unserer Gründung geführt. Wir haben gestern noch, also ich war natürlich hier, habe ich selbst nicht teilgenommen, aber noch eine Demonstration in Trier mit veranstaltet gegen das dortige sogenannte Ausreisezentrum. Also insofern ist also ist diese Unterstellung also die schon voll daneben. Ja, okay, erstmal bevor wir das Missverständnis behandeln, man soll es miteinander, also es ging ja vielleicht zum fließend ineinander über. Stimmt, das wird nicht durchgängig begrüßt. Nicht durchgängig, also es gibt dann auch einen Teil sogenannte linke Islamkritik, die durchaus die ein oder anderen Sicherheitsmaßnahmen begrüßt, aufgrund der bestehenden Gefahr, Bedrohung, die man als solche erkennt von Kofferbombern und so weiter. Natürlich, wenn man erstmal eine Bedrohung erkannt hat, dann ist der Übergang dazu fließend, dass man Abwehrmaßnahmen anerkennt. Gut, das machen nicht alle mit, wollte ich damit nicht gesagt haben. Ja, das ist gut, aber was ist denn, kannst du deine eigene dann auch natürlich noch benennen, aber was ist denn da so gängig an Kritik an diesen Sicherheitsmaßnahmen? Auch immer die Behauptung, naja, das würde doch nun mal zu weit gehen, ne? So. Also das, klar, dann ist doch in der Kritik, dass das Sicherheitspaket genauso oder mindestens manchmal sogar noch schlimmer ein Angriff auf die bürgerlichen Freiheiten wie die islamistische Bedrohung selbst. Ich zitiere bis jetzt nur. Kannst du das noch mitmachen? Was zitierst du? Also ja, das also ist die Kritik an die. Nee, steckt gut, es ist eine Einschränkung dieser Freiheiten. Ja, gut, Freiheit selbst noch. Zu den Freiheiten selbst noch, also ist ja zu sagen, dass diese Freiheit schon, was wir hier als bürgerliche Freiheiten kennen, also das sind ja Postulate, das sind ja also halt in der Realität, das muss ich hier mal genauer angucken, aber die sind ja erkämpft worden, also gegen Feudalismus und Kirche, ne? Und sie sind so halbwegs in Deutschland reetabliert worden, ja nicht von den Deutschen, sondern erzwungenermaßen von den Alliierten, die das nationalsozialistische Deutschland bekämpft haben. Also das sind ja sind weder christliche Werte, noch sind sie Deutschland, also deutsch-nationale Werte. Also was wir hier an Freiheitsrechten, wie eingeschränkt auch immer, haben, das ist den Deutschen von den Weltkriegsalliierten aufgezwungen worden. Erfreulicherweise. Jetzt musst du nur noch sagen, dass die Alliierten deswegen Krieg geführt haben. Das ist komplett schief. Aber jetzt fangen wir an. Jetzt hast du ja selber am Ende gesagt, mit der Betonung erfreulicherweise. Klar, die wurden aufgezwungen. Jetzt sag mal, was ist denn das, was erfreulicherweise jemandem aufgezwungen werden muss? Ne? Das ist ja auch schon die Stellungnahme. Erfreulicherweise wird den Iraken jetzt per Bombardement und Häuserkampf die Demokratie aufgehängt. Also, was ist das für ein Bekenntnis erstmal? So, und was sagt das denn auch schon über diese Freiheiten aus? Also auch von wegen, das wurde da historisch durchgekämpft, sieht man auch immer. Wir hatten da ein gutes Beispiel, ne? Gewähren für Religionsfreiheit, für den Islam, was das heißt eigentlich. Dieses Recht auf Religionsfreiheit, das ist eine einzige Kontrollmaßnahme gegenüber dieser Religion. Im Übrigen wie gegenüber allen anderen Religionen auch hierzulande. So ist das. So existiert Religionsfreiheit, nicht in der Einbildung, das ist die Realität einer jeden Freiheit im Übrigen in der bürgerlichen Gesellschaft. Der Staat gewährt Freiheit, warum? Weil er die Gesellschaft bestimmte Interessen in seinem Sinne unter Kontrolle nehmen will. Dafür wird Freiheit gewährt. Und das ist die richtige Kritik gewesen an Freiheit und nicht die Klage darüber, dass sie nicht richtig existiert. Nein, so geht überhaupt nur Freiheit, die als Recht von einem Staat gewährt wird. Und Und das haben wir doch jetzt schön ausgeführt an der Religionsfreiheit. Man kann es auch an der Meinungsfreiheit genauso machen. Da ist es genau dasselbe. Warum gibt es das Recht auf Meinungsfreiheit? Ja, weil die Meinung unter, die öffentliche Meinung unter Kontrolle genommen werden soll. Da wird sie unter staatliche Bedingungen gesetzt, sodass sie nur in einem herrschaftsfreundlichen Sinne geäußert werden kann. So, dafür werden Freiheiten gewählt. Ja, das war auch der ganze Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung. Ich meine, aus diesem Grund ist auch der Kampf gegen die Feudalstrukturen geführt worden. Wer hat den Kampf geführt gegen die Feudalstrukturen? Bourgeoisie, meinst du? Ja. Ja. Ob die so weitreichend waren und schon an das Grundgesetz von 1949 gedacht haben, weiß ich nicht. Sagen wir, in der inneren Logik würde ich dir zustimmen. Ne? Die wollten nicht, das war nicht der Zweck, mit der bürgerlichen Gesellschaft etwas einzubringen. Das ist so die Selbstverständlichkeit, ja, was ich glaube, das entscheide ich doch selbst. Was ich meine, das meine ich noch selbst. Nein, ein einzurichten, eine Instanz, die sagt, dein Meinung, dein Glauben, das ist von mir abhängig. Das ist von mir gewährt. Von mir gewährt heißt auch immer, wird von mir entzogen. Am Islam, wir können es doch gerade, wir haben ein hautnahes Beispiel mit der Religionsfreiheit hier vor der Haustür. Da wird gesagt, ja, einfach glauben, was ihr wollt, euren Allah statt dem wunderbaren Dreifaltigen, was sonst die tolle Sache ist, 3-in-1 und so. Oder? Das Allerselbstverständlichste von der Welt kommt. Der Moslem sagt, na, da gibt es einen, der ist alles, der daran glaubt, nein, so einfach geht das nicht. Ne? So einfach geht das nicht. Das ist doch eine Regel. Also man kann es doch jetzt, man kriegt es doch fast lehrstückmäßig vorgeführt. Das Missverständnis, Religionsfreiheit, wir sind ja hier, glaube ich, keine Verteidiger der Religion, aber sagen wir jetzt in dem Sinne, wie du sagst, na, früher mussten die Leute irgendwie so einen Kram glauben, dann wurde das abgeschafft, dieser Zwang. Was ist an die Stelle getreten? Und nicht die Banalität, ja, denn dann glaubt halt und meint, was ihr wollt. Nein, nein, nein. Ein staatliches Verhältnis zu denjenigen, die meinen, sie müssten was glauben oder dürfen was meinen. Also das ist doch die Härte, die man richtig jetzt so vorbuchstabiert bekommt, dass über diese Religionswahrheit eine ganze bundesstaatliche Islamkonferenz runterdefiniert über die Länder, die für die Religionsunterrichtsrichtlinien und alles Kulturelle zuständig sind, bis zu den Kommunen und den Bezirksvertretungen, die 1000 Verordnungen, Verwaltungsvorschriften etc. zugrunde legen, wenn irgendein Verein meint, er muss sich dafür seinen allerliebsten Niederkrieg in Boden lassen. Also da meine ich jetzt dieses, da kriegt man so richtig mal vorgeführt, was Freiheit ist. Noch ein kleiner Hinweis, weil die bürgerlichen Freiheiten in ihrer historischen Einführung, dass sie erkämpft worden sind und dass sie den deutschen Staat nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten aufgezwungen worden sind. Also es ist doch so, den deutschen Staat, die deutsche Demokratie heutzutage muss doch niemand von außen zwingen, die Meinungsfreiheit zu gewähren und überhaupt die ganzen bürgerlichen Freiheiten auch als Menschenrechte zusammengefasst. Das ist doch gar nicht so. Der weiß doch, was er herrschaftstechnisch an der Gewährung dieser Freiheiten für sein Herrschaftsinteresse hat. Heutzutage ist doch beim deutschen Staat sogar so, er geht doch in die Welt hinaus und belämmert andere Staaten, beziehungsweise erklärt anderen Staaten, wie China zum Beispiel oder dem Iran, erklärt die Feindschaft im Namen der Menschenrechte, im Namen der Freiheiten und stellt deren Macht darüber in Frage. Der Krieg der Amerikaner, der weltweite Antiterrorkrieg der Amerikaner wird im Namen der Freiheit geführt. Richtig, ja. Andersrum ist es nicht. Ich denke, das Missverständnis steht bei der Verteidigung dieser Freiheiten und Bürgerrechte dann immer mit. Diese Freiheit. Ein wirklicher, das ist vorhin auch so gesagt, noch nicht so ganz durchgesetzt, irgendwie freiwillig dafür sind, man kann ja tun und lassen, was man will. Und das genau nicht der einzelne Wille, was habe ich vor mit meinem Leben, spielt so absolut gar keine Rolle. Die Bedingungen, mit denen du voranzukommen, die sind dann alle schon festgeschrieben. Und gegen die hat man in seiner freiheitlichen Betätigung hier nicht so verstoßen. Ist ja auch immer so absurd, in solche Rechte dann zu erweitern zu wollen, zu sagen, es braucht ein Recht auf Ernährung. Also, was machen wir denn jetzt? Wenn einer, der sein Recht auf Ernährung durchsetzen will, in den Supermarkt geht, hat gerade kein Geld dabei und vergreift sich an dem Recht auf Eigentum des Supermarktbesitzers. Dann wird es dann schon schwierig. Ja. Ja, nee, das ist dann schon eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Das verbietet sich eben darum. Diese Freiheit auf Eigentum, dieses Recht auf Eigentum und immer das maßgebliche Nationale ist in dieser Gesellschaft. Mal so kurz ans Zitat nochmal. Ich werfe da jetzt mal nochmal ein Zitat rein. Ich wollte es eigentlich weglassen, weil es mir wirklich, dass es nicht um die Empirie geht. Also man kann dieses Feindbild nicht mit, sollte auch nicht das mit Empirie, weiß nicht, beweisen oder so. Das heißt, dann noch was, zu dem Unterfangen. Weil doch mal hier als Zitat einen Artikel darüber, das ist jetzt der erste Islamunterricht, auch hier in dem Bundesland, NRW, anläuft und ein erstes einheitliches Islamschulbuch auf dem Markt ist. Und sagt eine Redakteurin, ja, das hat noch Mängel. Zuerst müssen wir Basismitteln verwissen, Basiswissen vermitteln. Aber dieses Buch, so der Artikel, erklärt nicht nur die zentralen Begriffe, Geschichten und Rituale des Islam. Können wir jetzt meinen, da gibt es ein Sachbuch über den Islam, erklärt man was drüber. Erklärt nicht nur die Begriffe, Geschichten und Rituale des Islam, sondern regt auch zum Nachdenken über das Leben in Deutschland. Zitat, wichtig war uns zu zeigen, dass es viele verschiedene Modelle gibt, den Islam zu leben. Sagt Kader, die Schüler sollen angeregt werden, Fragen zu stellen. Weiter. Doch Voraussetzung dafür, muss ich jetzt etwas übersprungen, dafür diesen Islamunterricht geben zu dürfen, Voraussetzung dafür ist, dass eine muslimische Organisation als Religionsgemeinschaft anerkannt wird. Davon aber sind die Sunniten die weitaus größte muslimische Gruppe hierzulande noch weit entfernt. Ja, warum? Man hat sich da jetzt noch nicht geeinigt, beziehungsweise diese Sunniten, die haben die von ihnen abverlangten Zugeständnisse noch nicht erbracht. Also sprich, das von ihnen abverlangte Zugeständnis, ihren Islam so auszurichten, eines der verschiedenen Modelle im Islam zu leben, dass er seinen nützlichen Beitrag in und für Deutschland macht. Ja? Man ist dann auch, also das ist auch mal die Scheiße da, und sich dann staatlicherseits dazu stellt, wie da die Menge ist, der Leute, die sich dazu irgendwas bekennen, also Religionsfreiheit heißt nicht, jetzt gibt es einen Haufen, der glaubt an irgendwas, und dann sagt man, ja, jetzt kommt man wohl nicht einfach dabei, und man anerkennt das. Nein, das ist egal, Anerkennung findet nach qualitativen Maßstäben statt, nicht weil es eine Religion gibt, und weil es Menschen, viele Menschen gibt, die hier irgendwie im Kopf haben, sagen, oh, ja, jetzt gibt es die wohl, Anerkennung heißt, ich anerkenne die, nach meinen Geboten, wie sich hier eine Religion zum Staat und seinen vor jeder Religion geltenden Sitten zu stellen. Also viel zitierte Trennung von Staat und Religion hierzulande. Das noch zur Ergänzung. Tatsächlich als Abschaffung und Hindernis einer religiösen Freundschaft, ja. Insofern wird der Religion hierzulande eine Macht bestritten. Insofern stimmt dann auch immer diese christliche Einigung nicht. Wir sind ja heutzutage aufgeklärt. Diese Modernität, die wurde denen aufgeherrscht. Genauso wie es dann heutzutage in dem Islam betrieben wird. Schlagt euch das auf den Kopf, einen Gottesstaat auf Erden zu errichten. Die Religion hat dem Staat zugunsten nicht umgekehrt. Nur, jetzt soll man das begrüßen, dass hier so eine Freiheit für die Religion herrscht. Wir müssen aber nicht an. Sondern die geltende demokratische Herrschaft macht sich diese Pappenheime dienlich. Da muss man bloß sagen, das heißt der Fortschritt der Religionsfreiheit. Das ist ein Fortschritt, der Machtausübung des demokratischen Staates dienlich ist, dienlich zu sein hat. Das machen wir mal zu der Ecke. Vorsicht vor und Warnung vor der Verteidigung dieser Freiheit. Das wird dann auch so richtig gesagt, das trifft auf alle Freiheiten zu, die dann auch, so, wenn man in Kritik dann auch daran nochmal pointiert, dann auch von linker Seite dann ins Feld geführt werden, bei der Islamkritik, das trifft auf alle diese Freiheiten zu, dass die staatlich lizenziert sind. Und sich in ihrer Benutzung als brauchbar zu erweisen haben. So, und dann auch mal von wegen die Beschneidung von Bürgerrechten verstoßt gegen das erklärte Wesen des Staates, verstoßt gegen seine Grundsätze und gegen die Verfassung etc. Ja, wenn man es braucht, dann wird das modifiziert. Das ist nun mal dieser angebliche Rechteverstoß, der wird schon, wenn für notwendig befunden, immer so gestaltet, dass er eben nicht gegen das Recht verstoßt. Das ist ja das, was man sich dann immer abbringt, wenn es möglich ist, dann eben diese Verfassung zu ändern. Deswegen ist es ja auch immer so Widerspruch, sich auf die zu berufen. Also mal abgesehen davon, dass die auch nicht dafür formuliert wurde, dass man sich mit der Berufung auf sie einen lebenden Sausen raus vor Gericht beschreiben kann, sag ich was. Ich kann vielleicht allgemein dazu sagen, bevor wir weiter noch aus Zeit vielleicht aus 5 Minuten gibt, denn vorhin noch nicht auf. Ja. Und du noch ein paar Dinge zu erinnern hast du noch mal? Ja, aber ich meine, dann überlege ich mal was. Ja, ich würde nur noch allgemein zu den Freiheiten. Warum gewährt ein demokratischer Staat diese Freiheiten? Er gewährt sie, weil er das Interesse hat, dass das, was er als politische Herrschaft an Diensten und als Meinung über ihn als nützliche Einrichtung für die Menschheit haben möchte, dass das von den Leuten als freiwillige Leistung erbracht wird. Deshalb gewährt ein moderner, demokratischer Staat Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, die Freiheit zum Gelderwerb. Deshalb gibt es diese Freiheit als äußerst herrschaftsdienliche Einrichtung. Weil der Staat als politische Herrschaft eben dieses Interesse hat und das macht eben die Produktivkraft der Freiheit für ihn als Herrschaft auf. Und es ist die moderne politische Herrschaft halt auch so eine wuchtige in Form von dem demokratischen Staat, weil die ganzen herrschaftsdienlichen Leistungen und Meinungen, was die Leute im Kopf haben, weil das aus freien Stücken dann erbracht wird. Sogar in der demokratischen Wahl wird die Herrschaft dann auch noch ermächtigt von den Wählern. Ausdrücklich kann er sich dann bei seiner Regierungsausübung kann er sich auf das Votum des Volkes berufen. Deshalb gibt es die Freiheit zur Wahl zum Beispiel, weil dieses Interesse von der politischen Herrschaft an der Freiwilligkeit der erbrachten Leistung. Ja, an Betracht der fortgeschrittenen Zeit probiere ich mich mal an einem Schlusswort, also eine kurze Zusammenfassung und dann vielleicht noch so die ein, zwei Verweise auf etwas. Kann sein, dass dann auch so eine Art Ratschlag oder Appell, wie auch immer man das nennen möchte, da jetzt auch am Ende dann kommt und vielleicht können wir dann auch noch ein bisschen diskutieren. Wie das dann so weiter als Methode mit dem Vergleich, wie gesagt, im subjektiven, den parteilichen Vergleich benannt, dann werde ich jetzt auch nicht weiter ausführen, wie jetzt ja auch folgende Generalverdacht gegen die anders sind als wir und deswegen schlecht und böse, wie der dann weiter dieser Generalverdacht ausgeführt und an ganz vielen Absurditäten, die dann so niemand mehr stimmen, wenn man die mal richtig überprüft. Das werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Also man kann sich ja die Absurdität zum Beispiel dadurch vor Augen führen, dass man hier am Hauptbahnhof diese Großkirche mal anguckt, diese katholizistische Machtdemonstration. Man sollte nochmal kurz zusammenzufassen. Ich sagte, es gibt hier viele Abstimmungen, in denen wie Islam kritisiert wird. Ich möchte das aber trotzdem als mein Feindbild zusammenfassen, weil dieser vielstimmige Chor dann doch einen Tenor hat. Man streitet sich dann ja auch innerhalb des Chors, wie dann diese Islamkritik richtig zu verlaufen hätte und man wirft sich vor, dass die Konsequenzen etc. Wurscht, aber ich sage, dieser vielstimmige Chor, der hat diesen Tenor, der islamische Teil der Welt, ein Wort der Anti-Aufklärung ist. Und das, die dort lebenden Menschen, das ist vielleicht auch eher nochmal als Ergänzung, nicht zusammenfassen, dass die dort lebenden Menschen ärgerlicherweise Anhänger ihrer Herrschaft sind und Teil dieses Feindbildes ist es, sich diesen Fehler der dortigen Herrschaftsanhänger nicht mit, also sich nicht dieses Mitmachen zu erklären, sondern mit der Frage, ja, warum machen die das denn mit? Gibt es dann gleich den nächsten Schritt zu dem Wesen dieser Menschen, dieser Muslime, dieser Gläubigen dort. Das steckt im Blatt drin noch, die dortige Beherrschung ist im Blatt eine Bedienung ihrer Islamnatur. Und das Mitmachen dort eine fehlerhafte Eigenschaft ihres muslimischen Wesenskerns. Also, man merkt es ja auch an Iran, an Iran auch, die wollen einfach nicht klein beigehen. Man zeigt hier in der Presse aufgehetzte Menschen und entdeckt ganz erschreckt, zu welchen fanatischen Leistungen Nationalismus fähig ist. Ja, auch völlig unbekannt, solches Phänomen. Stellt dann auch so diese Frage, warum machen die das und beschließt damit gleich, ja, die sind so. So, das Bestandteil auch noch dieses Feindbildes und die so sind, die sind hier eingewandert. Das Feindbild richtet sich gegen auch gegen die Muslime. wo die nun mal schon mal hier sind. Da gibt es so einen Verlauf des Streits, was stellt man mit denen an? Ein Ergebnis ist das Migrationsproblem. Die haben sich zu integrieren, die haben sich anzupassen. Also, auch so ein Konflikt, der so in der Welt ist, dann so zwischen hier und dort und zwischen uns und denen, wenn man so drüber geredet wird, geht es immer um die Fehler des anderen. So wird über den Konflikt geredet. Den gibt es, weil es dem anderen an etwas mangelt, was unsere tolle Demokratie, was unsere tolle Demokratie hier so flott macht. Gut, wie geht man an so einen Feindbild an? Ich sagte so, die Empirie, die ist, ja, man sollte sich das schon mal angucken. Ein Feindbild ist kein Lügengebäude, das auch wesentliche Pfeiler davon bestehen, zum Teil auch aus Lügen. Aber es ist insofern kein Lügengebäude, dass das nicht darum geht, oder als dass es nicht vorrangig notwendig ist, lauter Unwahrheiten zu verbreiten. Das passiert auch, klar. Das ist dann so, wenn man sich das erstmal im Kopf gesetzt hat, dem anderen schlecht zu machen, ist das auch eine Folge. Aber wenn dann so einiges an Fakten durcheinander gelegt, die dargestellt werden. Aber dieser Faktenlage hinterherzuhalten und dann nachzuweisen, falsch, da gelogen, kann man machen, kann ein Teil der Widerlegung des Feindbildes sein. Wichtiger ist es aber meiner Meinung nach das Interesse, das war ein bisschen das Bemühen jetzt hier, oder der Versuch, das Interesse, das hinter dem Feindbild steht, aufzuzeigen, zu benennen und das zu kritisieren. Das heißt auch, sich mal damit zu beschäftigen, dass im Vergleich dann auch stattfindet, ich habe das jetzt so nicht näher ausgeführt, aber es kam in der Diskussion vor, sich mal damit zu beschäftigen, wie notwendig ist im Vergleich mit dieser Kritik an den anderen, ob gleichzeitig immer das Lob des eigenen Ladens stattfindet. Das machen dann ja doch noch immer erstaunlich viele Linke mit, zu sagen, man sollte sich nicht zwischen zwei Rubeln entscheiden bei demokratischen Wahlen. Und ja, ganz richtig, auch das kleine Rubel ist ein Übel. Das ist ja noch eine relativ weite, verbreitete Kritik an demokratischen Wahlen, die es in der Linken doch hier und dort noch gibt. Trotz dieser Wahrheit, die es jetzt Linke nennt. Aber da ist dieser saubere Gedanke erstmal weg und durchgestrichen. Da gibt es diese Immerhin-Logik wieder. Und das Wo in der eigenen Herrschaft ist dann da auf jeden Fall auch wieder da. Also, weiß nicht, vielleicht mehr so ein methodischer Appell. Mal überprüfen, stimmt die kritisch gemeinte Aussage über die anderen und stimmt das dann einhergehende Lob, also für den eigenen Zusammenhang. Stimmt dieser Zusammenhang, stimmt dieses Zusammensein, was jeder so gelobt wird, stimmt das? Und ist das überhaupt so lohnenswert? Ja? Das ist eigentlich nur noch das Wichtigste. Ist das, was so gelobt wird, ist das so lohnenswert? Den Vergleich einfach mal verwenden machen vielleicht. Und so viel. Ja, das steht, könnt ihr sehr gerne mit dem Wort nicht aufsetzen. Das wird die Mikrofon mal aufnehmen. Ja. Vielen Dank. Ja, okay.